hat das Licht noch funktioniert, das ich gedrückt habe. Es ist ja stockfinster hier in der Nacht. Ein toter Hahn wird selten fett. Von Jutta Motz. Regie Annette Kurt. Teil 2. Hallo? Ist da jemand? Zwar hat die frisch gebackene Witwe Ruth im Treppenhaus ihrer neuen Behausung zurzeit schwere Probleme, aber sie wird sich zu helfen wissen. Geht es doch darum, 17 Millionen Schweizer Franken, die sie nach dem Tod ihres Mannes auf einem Nummernkonto in Zürich gefunden hat, schnellstmöglich seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Ihre Freundinnen Almut, die Kinderärztin und Marlene, eine Juristin, wollen ihr dabei helfen, diesen zu finden. Und so ganz nebenbei wollen die drei Damen den Mord an Rechtsanwalt Klaus Rennert aufklären und ein bisschen Licht in das rätselhafte Geschehen der letzten Wochen bringen. Autsch. Jetzt halt still, damit ich dich verpflastern kann. Bleibt deine Narbe? Ach, stimmt nicht. Ist ein glatter, aber nicht sehr tiefer Schnitt. Schön zusammengeklebt. Sollte bald ganz passabel aussehen. Mein Name ist Meinrad, ich bin von der Kriminalpolizei. Ein Kriminalkommissar oder sowas? Kriminalhauptkommissar. Mhm. Wie kommen Sie so schnell hierher? Ja, wer hat überhaupt die Polizei gerufen? Darf ich? Bitte, ja. Passanten, die ein Handy dabei hatten, haben ihren Schrei auf der Straße gehört. Und die Funkstreife hat Meldung an die Kriminalpolizei gemacht. Es bestand ja Gefahr für ihr Leben. Sind Sie mit einem Messer tätlich angegriffen worden? Bitte erzählen Sie doch mal, wie hat sich der Überfall genau zugetragen? Ja, als ich nach Hause kam, ging das Licht im Treppenhaus nicht. Es hat nicht funktioniert. Ja, die Sicherung im Keller war rausgedreht. Da hat jemand auf Sie gewartet. Dann plötzlich umfasste mich jemand von hinten. Ich hatte ein Messer am Ohr. Der Täter hielt mich wohl für größer, falls er meine Halsschlagader gesucht haben sollte. Er? Ich meine, sind Sie sicher, dass es sich um einen Mann handelt? Ja, der Größe und der Kraft nach zu urteilen, mit der er mich hielt, ja, unbedingt. Ja, aber wie konnten Sie den Mann so verletzen, dass wir eine Blutlache im Treppenhaus gefunden haben? Ich habe mich zusammenfallen lassen, wie ich es in einem dieser Selbstverteidigungskurse gelernt hatte. Ich lag ganz schlaff, wie ohnmächtig gegen seinen Bauch, sodass er mich fast noch halten musste. Dann habe ich die rechte Hand zur Faust geballt, nach vorne gezogen, ausgeholt und dem Angreifer den Ellbogen in den Magen gerammt. Na ja, und dabei hat er Sie an der Wange mit diesem Messer verletzt. Ja. Und gleichzeitig hat er mich losgelassen. Ich habe mich im Dunkeln zu ihm umgedreht, das Knie angezogen und mit voller Kraft. Da schrie er auf, obwohl ich ihn nicht so getroffen hatte. Nicht so, wie ich wollte. Ja, er muss sich vorgebeugt haben wegen der Schmerzen im Magen. Und Sie haben ihn mit dem Knie an der Nase erwischt. Dem Geräusch nach ist die gebrochen. Ja. Sie haben wirklich keine Ahnung, wer Ihnen da aufgelauert haben könnte? Sein eigenes Blut im Treppenhaus wird ihn verraten. Vielleicht ein Einbrecher? Ja, möglich oder auch nicht. Sie haben unglaubliches Glück gehabt. Wir haben ein riesiges Messer im Treppenhaus gefunden. Vermutlich sind aber keine Fingerabdrücke drauf. Der Täter ist über den Hof und von dort über die Mauer geflüchtet. So viel habe ich in meinem Schrecken mitbekommen. Und jetzt sitzt er zu Hause und kühlt sich seine blutende Nase. Für einen einfachen Überfall im Treppenhaus nehmen Sie sich aber eine Menge Zeit. Ich dachte, sowas passiert dauernd. Ja, vor allem hier in so einer kneipenträchtigen Gegend. Ja, Sie sind schon etwas ganz Besonderes, Frau Meckel. Wir beobachten Sie schon einige Zeit. Ach, Sie beobachten meine Freundin? Warum? Ja, also vor 3 Wochen sind Sie verwitwet. Und bei der Testamentseröffnung in Freiburg, da wird ein Rechtsanwalt in Ihrem Hotelzimmer ermordet. Nicht irgendeiner, sondern der Rechtsanwalt, bei dem Ihr verstorbener Mann sein Testament hinterlegt hatte. Sie haben bei den Kollegen in Freiburg angegeben, das sei nur ein Zufall. War es das wirklich? Das wissen Sie? Also mit dem Mord in Freiburg, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Mhm. Ja, ich weiß. Ihre gemeinsame Studienfreundin, Frau Marlene Neugebauer, ja, gab Ihnen ein einwandfreies Alibi. Es ist nur einer von vielen merkwürdigen Zufällen. Leute werden eben manchmal umgebracht. Ja, ohne Zweifel. Davon leben wir, ja. Sehen Sie? Aber es gibt noch weitere Zufälle, oder sollte ich sagen Merkwürdigkeiten. Tags zuvor fand ein Einbruch in der Kanzlei des verstorbenen Dr. Meckel statt. Vermutlich dachte der Einbrecher, es ist keiner da. Kaum ist Frau Meckel von ihrer kleinen Reise zurück, zieht sie aus Frankfurts teuerster Villengegend in eine billige, noch nicht hergerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Sachsenhausen. Weil ich kein Geld habe. Und trotzdem kommt ausgerechnet zu Ihnen ein Einbrecher? Was wollte der hier wohl holen? Ja, das einzig Wertvolle, die Möbel, die lassen sich nicht einfach wegschleppen. Was vermuten Sie denn dahinter, Herr Kriminalhauptkommissar? Ihre Anspielungen verraten, dass Sie nicht von einem einfachen Überfall mit versuchtem Handtaschenraub ausgehen. Nein, ich bin auch vom Dezernat für Wirtschaftsvergehen. Oh. Und an was soll meine Freundin Ruth sich vergangen haben? Sie sagen ja selbst, dass Sie keinen Schmuck, kein Bargeld im Haus haben. Na, leider nein. Ich wünschte, mir ging es finanziell besser. Ich gehe schon. Darf ich mich vorstellen? Billroth. August Billroth, Rechtsanwalt. Ich soll hier... Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Was treibt Sie denn so spät hierher zu Ihrer Mandantin? Die Polizei hat mich verständigt. Ah, der Herr Kriminalhauptkommissar ist schon da. Ist Ruth, meine Frau Meckel, schwer verletzt? Als Ihre Ärztin gebe ich ihr gute Überlebenschancen, aber kommen Sie doch rein und überzeugen Sie sich selbst. Liebe Ruth, hast du Schmerzen? Danke, dass du gekommen bist. Es war einfach zu viel in den letzten Tagen, darf ich? Bitte. Du brauchst jetzt dringend Ruhe. Ich werde alles für dich erledigen. Ach ja. Ich bin Meinrad, Kriminalhauptkommissar vom Dezernat für Wirtschaftsverkehr. Billroth, angenehm. Sie lösen die Praxis des verstorbenen Dr. Meckel auf, ist das richtig? Die Anwaltskammer hat mich darum gebeten, ja. So lernte ich Frau Meckel kennen. Gibt es irgendwelche Probleme in der Kanzlei des Dr. Meckel? Die Notariatssachen habe ich an andere Notariate vermittelt. Ach ja, einen jungen Rechtsanwalt habe ich gefunden, den ich dir, liebe Ruth, als Nachfolger wärmstens empfehlen möchte. Ein gewisser Kraushaar, nicht unvermögend. Er würde auch das Mobiliar übernehmen. Ja, aber Sie wissen, dass die Konten der Kanzlei noch immer gesperrt sind. Ja, aber ich denke, es handelt sich um Fragen der Steuer. Von der Ermordung Ihres Kollegen in Freiburg haben Sie gehört. Den ich leider nie kennengelernt habe, persönlich, meine ich. Ich las in der Zeitung von seiner Ermordung und später hat dann Ruth mir von dieser fürchterlichen Begebenheit in dem Hotelzimmer in Freiburg berichtet. Herr Billroth, halten Sie alle diese Ereignisse der letzten Zeit um Frau Meckel herum für eine Sammlung von merkwürdigen Zufällen? Ich sehe keinen Zusammenhang, Herr Kommissar. Sind Ihnen in der Kanzlei des Dr. Meckel keine Unregelmäßigkeiten? In Gegenwart seiner Witwe sollten Sie keine solchen Fragen stellen. Ich verwahre mich gegen Ihre Unterstellung. Sehen Sie, Herr Kriminalhauptkommissar, in Gegenwart eines Rechtsanwaltes müssen Sie Ihre Verdächtigung besser überprüfen, bevor Sie sie aussprechen. Wenn Sie vom Dezernat für Wirtschaftsvergehen sind, haben Sie etwas damit zu tun, dass die Konten meines Mannes bei den Banken noch immer gesperrt sind? Ich glaube, darüber sollten wir uns ein anderes Mal unterhalten. Sie sehen sehr blass aus, Frau Meckel. Legen Sie sich doch erst mal hin und erholen Sie sich von dem Schrecken. Gut. Möchtest du, ich meine, sollte ich vielleicht heute Nacht hier auf dem Sofa aus Sicherheitsgründen? Das ist ganz reizend von Ihnen, aber ich schlafe heute Nacht hier. Nun, Herr Billroth, dann werden wir die beiden Damen sich selbst überlassen. Ja. Kommen Sie. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, meine Damen. Wiedersehen. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Und so hochrangig, Herr Kriminalhauptkommissar. Endlich alleine. Sag mal... Dieser Billroth, der ist ja offensichtlich total in dich verknallt. Hätte ich dich doch mit dem allein lassen sollen? Ein anderes Mal, gerne. Oh nein, nein, nein, nicht aufmachen. Lene, wieso kommst du so spät? Ich habe dich schon vor einer Stunde angerufen. Hallo. Wie geht's dir, Ruth? Angeblich habe ich eine Chance, es zu überleben, wenn ich meiner Kinderärztin Almut Glauben schenken darf. Was hast du so lange gemacht? Du hast einen echten Kriminalhauptkommissar verpasst vom Dezernat für Wirtschaftsvergehen. Wegen dem kleinen Überfall im Treppenhaus. Klein? Und ich hat's ja nicht erwischt. Wirtschaftsvergehen? Mich wundert gar nichts mehr. Willst du auch was? Nee, danke, danke, lass mal. Sag mal, warst du etwa bis eben in Richards Kanzlei? Ja. Und endlich bin ich heute Nacht fündig geworden. Na, erzähl. Ich habe rausgefunden, wem die 17 Millionen Schweizer Franken in Zürich auf dem Nummernkonto gehören könnten. Toll. Wie toll. Was machen wir jetzt? Ja, wir treten mit dem Besitzer des ganzen Geldes in Kontakt. Bist du dir ganz sicher, Ruth, dass du das Geld zurückgeben willst? Ich werde seit einer Woche telefonisch bedroht. Der Anrufer scheint mich nicht nur nach Freiburg verfolgt zu haben, sondern bis nach Zürich. Er denkt doch nur an den Anruf in der Bierhalle. Jetzt reg dich doch nicht auf. Ja, und da hat er mich auch bedroht. Er will unbedingt sein Geld zurückhaben. Ich habe eine Idee, wie wir das Geld zurückgeben können. Wir müssen dabei aber sehr vorsichtig vorgehen. Die Firma, der das Geld vermutlich gehört, und dein Peiniger, also der Mörder von Klaus Rennert, das sind ja nicht ein und dieselbe Person. Im Moment, erzähl der Reihe nach. Ich will wissen, wem das Geld gehört und wer hinter mir her ist. Habt ihr der Polizei von den Drohungen erzählt, von Zürich und den 17 Millionen? Nein, wir haben uns an unsere Abmachung gehalten. Erst müssen wir wissen, was es mit dem Geld auf sich hat, dann sehen wir weiter. Dieser Kriminalhauptkommissar Meinrad ist vom Dezernat für Wirtschaftsvergehen. Das habe ich dir doch gerade gesagt. Wenn meine Vermutung zutrifft, dann hat er auch guten Grund, die Geschäftsgebaren der Kanzlei Dr. Meckel unter die Lupe zu nehmen. Hast du was in Richards Notizbuch gefunden? Ja, aber nicht nur da. Ja, aber Richard hat doch nie die Namen in seinem Taschenkalender ausgeschrieben. Meistens notierte er nur Initialen seiner Geschäftspartner. Ja, es war ja auch mühsam herauszufinden, wer sich dahinter verbirgt. In den letzten Nächten habe ich alle Akten in seiner Kanzlei durchgearbeitet, so störte ich den Herrn Billroth am wenigsten. Hab alles wieder zurückgestellt an seinen Platz. Was für eine Arbeit. Hat sich aber gelohnt. Und Frau Ruland, die Sekretärin, hat die nichts bemerkt? Glaub ich nicht. Nach dem Einbruch in die Kanzlei waren alle Unterlagen neu geordnet. Ich habe noch nie eine Anwaltskanzlei mit so einer übersichtlichen Aktenablage angetroffen. Toll. Wurde bei dem Einbruch eigentlich was gestohlen? Nein, scheint nicht so. Der Einbrecher hat vermutlich tatsächlich nur einen Hinweis darauf gesucht, bei welcher Bank in Zürich das Geld gelagert ist. Ja, wie bist du dahinter gekommen? Ich habe mit der Sekretärin von Klaus in Freiburg telefoniert. Da sie mich von meinen ruhmreichen Tagen bei Gericht her kennt, haben wir ein bisschen über Privates geredet, wie es meinen Söhnen so geht und was sie jetzt so macht, nachdem ihr Chef ermordet wurde. Und so ganz nebenbei gab sie mir über zwei Akten Auskunft. Ausnahmsweise, wie sie sagt. Also hing Klaus tatsächlich mit drin in der faulen Sache. Also deine Ausdrucksweise lässt sehr zu wünschen übrig, Almut. Findest du, Marlene? Übrigens, etwas sehr Merkwürdiges ist mir aufgefallen, bevor Klaus an dem bewussten Abend sein Büro verließ. Als er sich ermorden ließ? Ja, da hatte er seinen Reisepass, noch so einen alten, so einen grünen, eingesteckt. Ihr habt mir aber erzählt, dass der Tod in eurem Hotelzimmer keine Papiere bei sich hatte. Ja, das stimmt. Ja, die Polizei hat gefragt, wer der Mann in unserem Zimmer sei. Ja, merkwürdig, was wollte der mit dem alten Pass? Was hast du noch herausgefunden? Dein Richard und sein Studienfreund Klaus haben tatsächlich nicht zusammengearbeitet. Aber Klaus hatte in seinem Tresor Unterlagen, nur Fotokopien einer Firma, die wegen einer riesen Pleite durch Funk und Fernsehen gezerrt wird. Die EMU AG bei Hanau. Ach. Endlich mal was Neues. Moment mal. Dem Präsidenten des Aufsichtsrates, einem Herrn Andergast, dem bin ich mal vorgestellt worden. Ach. Bei irgendeiner Wohltätigkeitsgala an der Alten Oper. Also passt auf. Dieser EMU AG sind um die 35 Millionen durch firmeninternen Betrug entwendet worden. Boah. Über 300 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. 35 Millionen? Ja, aber wieso merkt das keiner? In den Zeitungen wird der EMU AG Schlamperei vorgeworfen, aber so wie ich es sehe, zu Unrecht. Die Firma ist ganz kalt und berechnend abgezockt worden, und zwar von Profis. Und einer davon war dein Mann Richard. Tut mir leid, Ruth. Das glaube ich nicht. Na, ich hoffe nur, dass meine beiden Töchter davon nicht allzu viel mitbekommen. Kannst du bitte einer weniger belichteten Person wie mir erklären, wie ich jemandem 35 Millionen klauen kann, ohne dass es bemerkt wird? Die EMU AG bekommt Subventionen für eine Neuerfindung vom hessischen Wirtschaftsministerium, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Außerdem Zuschüsse für Personalabbau von Brüssel, Ausgleichszahlungen. Vom Bundeswirtschaftsministerium erhält die Firma trotzdem noch Zahlungen für Strukturverbesserungen. Erheben sich diese vielen Zahlungen nicht irgendwie gegenseitig auf? Genau. Aber es klingt ein klein bisschen übersubventioniert. Aber das hat in der Firma keiner gemerkt. Die hat die Zahlungen nämlich gar nicht erhalten. Ja, und warum nicht? Weil dein Mann Richard... Sag nicht immer mein Mann, als ob ich mit seinen Betrügereien irgendwas zu tun hätte. Entschuldigung, also weil dein Richard und noch eine Person in der Firma, wer, das weiß ich nicht, die Subventionen einkassiert haben. Wie? Kann ich da meine Kontonummer vielleicht auch noch angeben? Sie haben eine neue Firma gegründet, die Emu Trading GmbH. Richard war Vollgesellschafter. Was? Diese Trading GmbH hat die Schecks jeweils eingelöst und kurz danach wurde das Geld abgehoben. Ja, und in der Schweiz wieder eingezahlt. Nicht nur, es fehlen ja noch 50% der Gesamtsumme. Du hast nur 17 Millionen. Ja. Ich glaube eher, dass der zweite Gauner im Bunde die andere Hälfte hat. Ja, und wie ist es aufgeflogen? Ja, wohl eher durch Zufall. Als es der Emu AG wirklich schlecht ging, da hat die Firmenleitung Eingaben gemacht. Überall. In Brüssel, in Bonn, in Wiesbaden. Dabei haben sie erfahren, dass sie bereits seit Jahren subventioniert werden. Die werden aber ganz schön blöd geguckt haben. Und mir hat er immer Moral gepredigt. Wir müssen jetzt sehr schnell handeln. Weil die Kopien der Emu Trading GmbH bei Klaus im Tresor von der Freiburger Polizei gefunden wurden, ist wahrscheinlich auch das Dezernat für Wirtschaftsvergehen in Frankfurt eingeschaltet worden. Ich will das Geld sowieso nicht behalten. Wir sollten es dieser Emu AG zurückgeben. Ja, und die Drohung gegen Ruth? Ja, dann müssen wir das Geld dem anderen Gauner geben, diesem Partner von Richard. Ja, daran habe ich auch schon gedacht, doch... Ich kann mir eine etwas gesetzeskonformere Lösung vorstellen. Die Formation professionelle? Almut, wenn wir der Presse von der Rückgabe des Geldes an die Emu AG Mitteilung machen, einer anonymen Rückgabe, versteht sich, dann erfährt dies der andere Betrüger auch. Super Idee, und er liest es dann beim Frühstück in der Zeitung. Damit weiß er, dass bei Ruth nicht mehr zu holen ist. Das ist die Lösung. Lass uns das Geld so schnell wie möglich zurückgeben. Ja, aber nur mal langsam, meine Damen. Wir wissen jetzt, warum Ruth die Polizei auf dem Hals hat. Die Emu AG hat nämlich, das heißt deren Chefbuchhalter, Anzeige bei der Polizei erstattet. Wir müssen erst klären, ob das Geld wirklich dieser Firma gehört. Ja, und wie? Willst du da anrufen und fragen, Entschuldigung, vermissen Sie zufällig einige Millionen? Ach Quatsch, ich muss wissen, wer mich bedroht. Überlass das doch deiner Polizei, die sind doch eh schon dran. Ruth hat recht. Das Geld zurückgeben ist eine Sache, die Drohung abstellen eine andere. Morgen früh, wenn das Handelsregisteramt öffnet, stehe ich vor der Tür und erkundige mich nach dem Mitgesellschafter der Emu Trading GmbH. Ja, aber die Polizei, die weiß doch von der Firma auch. Die Sekretärin von Klaus hat die Fotokopien erst heute Abend der Kripo in Freiburg übergeben. Einem gewissen Kriminalhauptkommissar Morell oder Borrell. Borrell, erinnerst du dich? Den kennen wir, Marlene. Der ist für den Mord an Klaus zuständig. Der schickt die Akten sicher weiter nach Frankfurt. Aber erst wird er sie lesen. Nee. Von der Frankfurter Polizei wird also morgen früh noch keiner beim Handelsregisteramt vorstellig geworden sein. Ja, morgen. Und was dann? Na, dann kennen wir den zweiten im Bunde. Das klingt so logisch und so einfach. Dann komme ich zu dir und wir telefonieren mit diesem Herrn Andergast ja. Von der Emu AG. Entschuldigung, aber am besten ihr nehmt mein Handy, dann könnt ihr die eigene Rufnummer ausblenden. So weiß der andere Teilnehmer nämlich nicht, wer anruft. Ja, aber wir haben die 17 Millionen doch nicht hier. Erstmal will ich Herrn Andergast auf den Zahn fühlen. Ja, und es muss sichergestellt werden, dass er das Geld nimmt, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Genau. Ja. Ich kümmere mich drum. Ich bin dem Andergast nur einmal vorgestellt worden. Aufgeputzt wie ein Pfau im großen Abendkleid. Da hat er sicher nur dein respektables Dekolleté gesehen. Er wird sich nicht an dein Gesicht erinnern. Ja, aber warum hat Marlene nur die Idee gehabt, diesen Andergast hier im Palmgarten zu treffen? Na, ist doch logisch. So früh hat nur die Hauptkasse offen. Er muss dort vorbei. Ach so. So kann sie feststellen, ob er alleine kommt, ob ihm Polizei folgt oder vielleicht sonst irgendjemand Unerwünschtes. Ja, aber er kann doch nach dem Treffen am Ausgang auf sie warten und ihr dann folgen. Na, eben nicht. Ausgänge, sogenannte Drehkreuze, hat es viele. Marlene geht sicher am entgegengesetzten Ende des Gartens heraus. Sie hat den Ort wirklich sehr überlegt ausgesucht. Toll. Dafür sitzen wir hier wie auf dem Präsentierteller. Na, wir sind nur zwei dumme Hausfrauen, die einkaufen wollen und mit ihrer Jahreskarte schnell in den Palmgarten gegangen sind, um Kaffee zu trinken. Und um zu feiern. Ja, was denn? Dass ich armes Huhn 17 Millionen verschenke? Nein, aber ich habe eine Stelle für dich. Als was? Ein kleiner Patient von mir muss sich wegen seines schweren Herzfehlers operieren lassen. Seine Mutter will die ganze Zeit auch während der Reha bei ihm sein. Sie arbeitet in einem Familienunternehmen am Telefon. Ja, viele ausländische Firmen rufen da an. Und sie schreibt die Rechnungen für die Aufträge in Englisch und Französisch. Das kannst du auch. Naja, ob die mich nehmen? Ja, du hast überhaupt keinen Grund, so pessimistisch zu sein. Eine Wohnung hast du in 2 Tagen gefunden. Und deine Kinder meldest du für das neue Schuljahr in Frankfurt an. Ach, übrigens, Tante Sophie hat angerufen. Sie sind gut in der Normandie angekommen. Siehst du? Für die nächsten 5 Wochen sind sie in Sicherheit. Da! Guck mal. Der Mann im Anzug, der sieht aus wie ein Geschäftsmann. Na, jedenfalls nicht wie eine Hausfrau mit Einkaufstüten. Ist er das? Ja. Ja, das ist der Andergast. Groß, schlank, eleganter Zwirn. Oberlippenbärtchen. Gut. Ja, und da kommt ja schon ganz zufällig Marlene angeschlendert. Ja, er scheint allein zu sein. Sie spricht ihn jetzt an. Ja, aber guck mal, warum geht denn der jetzt schon? Das ging aber schnell. Mhm. Schade, dass wir ihn nur aus der Ferne gesehen haben. Er hätte dir doch gefallen, oder? Ja. Das mit der Billrot schon lieber. Der ist so schön knuffig. Guten Morgen, meine Damen. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Marlene. Jetzt setz dich. Ja und? Andergast wird keine weiteren Nachforschungen anstellen. Woher er das Geld bekommt, ist ihm egal. Wenn es nur möglichst schnell geht, denn sonst muss er Konkurs anmelden. Ja, wie schnell? Ja, 2 Tage haben wir Zeit. Du musst nochmal nach Zürich. Mhm. Das Konto auflösen, Bankscheck über die ganze Summe mitbringen. Dann kann ich in 2 Tagen den Scheck Herrn Andergast hier im Palmgarten übergeben. Ja, und die Polizei? Die werden im Laufe der nächsten Tage auch dahinter kommen, dass ein gewisser Herr Schneider der Mitgesellschafter von deinem Richard war. Schneider? Ja, den kenne ich. Das ist doch Richards Tennispartner. Guck an. Dem habe ich mal meinen hervorragenden Kalbscurry gekocht. Ein Mörder zum Abendessen. Du solltest dir deine Gäste etwas genauer ansehen, meine liebe Ruth. Ja, das müsste derjenige sein, der nach Richards Tod versucht hat, an die anderen 17 Millionen heranzukommen. Der dich bedrohte und der Klaus Rennert ermordet hat. Ja, wenn den die Polizei erstmal sucht, dann wird er sicher von hier verschwinden und mich in Ruhe lassen. Zunächst müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass alles geregelt abläuft. Also, du informierst dann auch die Presse. Es wird folgendermaßen ablaufen. Ich übergebe übermorgen Andergast morgens um 9 den Scheck. 2 Tage später fliegen wir 3 nach Kreta. Kreta? Mein Bruder hat dort ein Häuschen. Klingt gut. Ja, wir können nur alle ein paar Tage Ruhe gebrauchen. Oh ja. Nee, das geht nicht. Ich muss eine neue Stelle antreten. Lieber doch erst in 3-4 Wochen, wenn wir einen Operationstermin für den kleinen Jungen haben. Ach so. Wie, du hast einen Job? Ja, eine Aushilfsstelle für ein paar Monate oder so. Und wenn wir wiederkommen, dann sieht alles schon ganz anders aus. Dann ist Gras über die Sache mit der EMU AG gewachsen. Und du musst dann auch keine Angst mehr haben, Ruth. Ja, und wann informierst du die Presse? Andergast will eine Betriebsversammlung einberufen und seinen Mitarbeitern sagen, dass die Hälfte des veruntreuten Geldes wieder aufgetaucht ist und er die Firma weiterführen kann. Es wird ein paar Veränderungen an der Firmenspitze geben. Freundliche Umschreibung dafür, dass ein paar Leute, die nicht richtig gespurt haben, rausfliegen. Danach wird eine Pressekonferenz einberufen. Er ist ganz offensichtlich der Typ, der sich gerne in Szene setzt. Oh, lassen wir ihm das Vergnügen. Aber das heißt, keine Arbeitsplatzverluste. Meine liebe Ruth, dich hier in Zürich zu treffen, welch eine freudige Überraschung. Mitten auf der Bahnhofstraße. Herr August, wie kommst du hierher? Die Geschäfte. Ich darf ja meine anderen Klienten nicht zu sehr vernachlässigen. Und was hat dich hierher geführt? Ein guter Freund von Richard musste wegen einer heiklen Untersuchung ins Unispital. Hier, zu einem Spezialisten. Ich habe ihn begleitet. Heute Morgen gehe ich Schaufenster gucken. Nach dem Mittagessen treffen wir uns in der China-Ausstellung in der Kunsthalle. Ja, dann möchte ich auf keinen Fall länger stören. Fährst du schon zurück nach Frankfurt oder bist du gerade gekommen? Einige Stunden werde ich wohl noch zu tun haben. Dann fahre ich zurück. Vermutlich am frühen Nachmittag. Einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich dir. Ebenfalls. Ebenfalls, meine Liebe. Und für deinen Bekannten alles Gute. Wir fahren heute ebenfalls nach Frankfurt zurück. Es wartet auf mich so viel Arbeit. Die Ausstellung soll nur ein kurzes Intermezzo sein. Mal was anderes sehen als nur Umzugskartons. Ja. Gut. Dir alles Gute. Und einen schönen Einkauf. Na, hier kann ich mir leider nichts leisten. Leider. Das weißt du doch, August. Ich würde dich in Frankfurt ja gerne mal zu einem Abendessen einladen. Ich koche gern und gut. Wir telefonieren. Viel Spaß noch, meine Liebe. Viel Erfolg, August, und eine gute Heimreise. Danke. Bis nächste Woche. Gerne, bis bald. Guten Morgen, Herr Stöckli. Bitte, gnädige Frau, nehmen Sie Platz. Danke. Ja, es ist gerade etwas außerordentlich Merkwürdiges passiert. Wir haben einen unangenehmen Auftritt mit einem wiederauferstandenen Toten gehabt, der Sie interessieren dürfte. Wie darf ich das verstehen, Herr Stöckli? Ein Herr war zu Besuch. Er hatte sich als Dr. Klaus Rennert, Rechtsanwalt in Freiburg, angemeldet. Was? Da ich wusste, dass es sich um irgendeinen Schwindel handeln muss, habe ich Herrn Indermauer von unserer Rechtsabteilung gebeten, anwesend zu sein. Ja, was wollte er? Er legte mir die Kopie einer zweifellos echten Vollmacht für ein Konto vor, das Ihrem Mann gehörte. Der Name des Geldinstitutes, wo dieses Konto sein sollte, stand klugerweise nicht darauf. Das Original dieser Vollmacht hatte Ihr Gatte bei uns hinterlegt. Ich glaube, ich bin dem Herrn begegnet. Er ist von der Anwaltskammer in Frankfurt eingesetzt worden. Er soll Richards Kanzlei auflösen, einen Nachfolger finden. Er heißt weder Rennert noch Klaus, sondern August Billroth. Groß, etwas korpulent, dunkle Haare, grauer Anzug. Ja, grauer Anzug ist eher eine Uniform von uns Bankern. Aber wie Sie ihn sonst beschreiben, das könnte stimmen. Ja, das erklärt mir manches. Dieser Herr wird die Kopie der Vollmacht in den Unterlagen Ihres Gatten gefunden haben. Doch die wäre gar nicht nötig gewesen, diese Kopie. Es handelte sich wohl eher um eine Art Gedächtnisstütze. Ein merkwürdiges Manöver. Sicher hätte unsere Rechtsabteilung darüber nachgedacht, dem Nachlassverwalter des Herrn Dr. Meckel eine Auskunft zu erteilen, wenn er sich als solcher bekannt gemacht hätte. Selbstverständlich nur nach Rücksprache mit Ihnen. Selbstverständlich. Doch hier aufzukreuzen, so einen Zettel da vorzulegen und den Pass des Toten... Den Pass des ermordeten Dr. Klaus Rennert? Ja, das habe ich doch eben gesagt. Seinen Pass, einen relativ alten, diesen grünen, nicht den neuen, nicht den roten EU-Pass. Ja, aber der ist seit dem Abend des Mordes an Dr. Rennert verschwunden. Ja, Sie meinen das... Sie verdächtigen doch nicht... Haben Sie denn nicht die Polizei verständigt, als Sie den Schwindel durchschauten? Ja, aber liebe gnädige Frau, haben Sie eine Ahnung, was sich die Verwandten und Freunde so alles einfallen lassen, wenn Sie vermuten, es gäbe da irgendwo bei einer Schweizer Bank so ein Nummernkonto? Da scheint bei Ihnen in Deutschland etwas so Wertvolles zu sein wie 6 Richtige im Lotto. Daran habe ich nicht gedacht. Für Sie ist der Umgang mit solchen Nachfragern und Ausforschern etwas Alltägliches. Ja, das kann man sagen. Wir sind im Umgang mit solchen Besuchen nicht ganz ungeübt. Darf ich mal telefonieren? Wollen Sie etwa die Stadtpolizei? Na, vielleicht weiß ich einen einfacheren Weg. Einen, der der Bank keinen Ärger macht. Einen Weg, der Sie und mich aus den Schlagzeilen heraushält. Gut. Kommen Sie, ich begleite Sie in ein Zimmer, wo Sie ungestört telefonieren können. Marlene? Ja? Ah, Marlene, gut, dass du noch in meiner Wohnung bist. Du musst mir helfen. Du musst dir einen Bankcheck ausstellen lassen. Ja. Das habe ich dir doch erklärt. Ja, ja, ich weiß. Hör zu. Billroth war mit dem Pass von Klaus hier in der Bank. Was? Ja, er gab sich als Klaus Rennert aus. Hast du das verstanden? Er wollte Auskunft über das Konto von Richard. Und dann hat... Hatte Klaus alten grünen Pass bei sich? Ja. Wenn er den Pass hat, dann steht er auf der Liste der am meisten verdächtigten Personen am Mord von Klaus ganz oben. Zumindest bei der Freiburger Polizei. Nicht dann, Herr Schneider. Ja, was soll ich denn machen? Wo bist du ihm begegnet? In der Bank? Nein, nein, auf der Bahnhofstraße, aber nicht weit vom Bankgebäude entfernt. Weißt du, ob er mit dem Zug zurückkehrt oder ob er fliegt? Mit dem Zug, hat er mir jedenfalls gesagt. Himmels Willen, was hast du denn gesagt, warum du da bist? Na, ich habe einen Bekannten erfunden, der hier zu tun hat, damit er mir nicht seine Begleitung anbietet. Dann tat ich so, als interessiere ich mich für Modegeschäfte. Am Nachmittag wollte ich in die China-Ausstellung, habe ich jedenfalls gesagt. Na, gut gemacht. Fragt sich nur, ob er dir glaubt. Du machst deine Sachen wie besprochen. Vielleicht hat die Bank ja einen Hinterausgang. Na, ich werde mal fragen. Wir haben Billroth unterschätzt, und zwar von Anfang an. Falls er vor der Bank auf dich warten sollte, könnte es unangenehm werden. Ja, deswegen rufe ich dich ja an. Was soll ich denn jetzt machen? Fahr bloß nicht mit dem Zug. Nimm ein Flugzeug. Ich hinterlege ein Ticket auf deinen Namen. Ja, und dann? Ich informiere die Freiburger Polizei. Die werden die Züge aus Basel abpassen. Ja. Irgendwann wird er ja mal drin sitzen und sie können ihn festnehmen. Dann sehen wir weiter. Dass Herr Klaus Pass hat, ist sehr erklärungsbedürftig. Okay, ich bringe hier alles in Ordnung. Dann fahre ich mit der Taxi zum Flughafen. Okay. Bis dann. Ciao. Konnten Sie alles regeln, Frau Merkel? Ja. Eine befreundete Juristin aus Freiburg für die Kriminalpolizei informieren. Ach ja, eine überaus diskrete Lösung. Ich hoffe, sie wird nicht den Namen unserer Bank erwähnen. Dazu wird es nicht kommen. Das wäre auch nicht in meinem Interesse. Haben Sie die Schecks vorbereitet? Ja, wie Sie es gestern telefonisch angeordnet hatten. Hier sind 4 Schecks. Wenn ich auch die Gründe Ihres Handelns nicht kenne. Darf ich Sie bitten, die Anweisungen hier zu unterzeichnen? Ah, ja. Aus den Bankchecks ist nicht ersichtlich, wer sie ausgestellt hat, nur von welcher Bank sie kommen. Sie bleiben so vollkommen anonym. Ich vermute, dass dies Ihre Intention ist. Ja, das ist der Grund. Dachte ich mir. Wegen der Anonymität, da wählt der Kunde gerne diese Lösung. Ist damit das Konto aufgelöst? Gelöscht? Gelöscht und vergessen, keine Sorge, gnädige Frau. Warum könnte ein Kunde noch interessiert sein, einen Bankcheck zu verwenden? Ach, immer wenn Sie bei einem Kauf zum Beispiel nicht wollen, dass der Verkäufer weiß, an wen er den Artikel verkauft hat. Sie können in Ihrem Bestreben nach Anonymität sogar noch einen Schritt weitergehen. Was muss man da machen? Wenn Sie nicht wünschen, dass die Schecks zu unserer Bank zurückverfolgt werden können, dann... aber das wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ach ja. Was müsste ich dann tun? Sie können diese Bankschecks theoretisch bei jeder anderen Bank wieder gegen andere Bankschecks eintauschen. Allerdings, wie gesagt, die Gebühren... das wäre zumindest ungewöhnlich. Danke für Ihre Auskünfte. Rufen Sie mir bitte ein Taxi. Haben Sie so etwas wie einen Hinterausgang? Ich möchte nicht dem falschen Dr. Rennert hier vor Ihrer Bank begegnen. Für solche Fälle haben wir einen sehr diskreten und zuverlässigen Taxiservice. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Noch eine Frage, gnädige Frau. Sie deuteten am Telefon an, dass Sie das Geld einem Unternehmen, dem es wohl gehört, zurückgeben wollen? Herr Stöckli, jemand hat versucht, den Namen meines Mannes zu missbrauchen. Seine Gutgläubigkeit. Eine gefährliche Sache? Kann man ohne Übertreibung sagen, wie Sie an der Ermordung des richtigen Dr. Rennert sehen können. Ja, wie wahr. Da Sie immer die Wirtschaftsseiten lesen, werden Sie Ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können in den nächsten Tagen. Ja. Ich werde ein Auge darauf haben, Frau Merkel. Es war übrigens ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ich möchte mich ebenfalls bei Ihnen bedanken. Ja, bitte kommen Sie. Ich führe Sie zu unserer Zufahrt für Geldtransporte. Dort wartet das Taxi. Toll, wie wir das geschafft haben. Andergast hat mir nur schöne Ferien gewünscht. Wohlverdiente, wie er meinte. Das ist wirklich eine tolle Leistung, wie du das alles hingekriegt hast. Doch, du hast herausgefunden, welche Firma beklaut wurde, wer hinter der Schweinerei steckt und du hast der Polizei August Billroth ans Messer geliefert. Wie hast du das dem gegenüber begründet? Also mir ist da was unklar. Das mit Billroth, so ein netter Mensch. Er ist ein Mörder. Jetzt sei doch nicht so kleinlich, Marlene. Das wäre für Ruth genau die richtige Therapie gewesen. Nach der jahrelangen Ehemisere. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Er war wohl kein sonderlich erfolgreicher Mensch. Als er die Unterlagen über die Emotrading GmbH bei Richard fand, ahnte er, was gespielt wurde. Er wusste aber nicht, wo sich das Geld genau befand. Er hatte eine Kopie der Vollmacht für Klaus bei Richard in der Kanzlei gefunden. Also ist er euch nach Freiburg nachgefahren, hat vor Klaus Kanzlei gewartet und ist euch bis zum Hotel gefolgt. Und wie ist er reingekommen? Hat er sich etwa von dieser Schlafmütze von Nachtportier den Zweitschlüssel gekrallt? Ja, sein Pech war nur, dass mitten in seine Suchaktion Klaus mit eurem richtigen Zimmerschlüssel platzte. Und Klaus hatte eine Pistole bei sich. Es kam wohl zum Zweikampf. Der Schuss muss sich aus Versehen gelöst haben. Was hast du der Polizei gesagt? Mit welcher Begründung haben sie August aus dem Zug heraus verhaftet? Ich habe Herrn Borrell, ne, hieß er, von der Kripo Freiburg ausrichten lassen, dass ein gewisser Rechtsanwalt August Billroth von Basel mit dem Zug nach Frankfurt unterwegs sei. Den seit dem Mord gesuchten Reisepass des Klaus Rennert habe dieser Herr vermutlich in seiner Tasche. Das war alles. Das muss eine absolut blöde Situation gewesen sein. Almut und ich hocken in Sichtweite zu Klaus' Kanzleitüre auf dem Münsterplatz, um Klaus zu beschatten, falls er essen gehen sollte. Und irgendwo steht August Billroth, um zu sehen, was wir machen. Genau. Und ausgerechnet an dem Mittag geht der Lackel gar nicht zum Essen. Und wir bestellen ein Viertel Weißen nach dem anderen. Wir haben uns im Dienste der Gerechtigkeit besoffen. Genau. Na, eher im Dienste eurer eigenen Neugier. Woher weißt du das alles? Ich meine, das mit der Pistole, die Klaus dabei hatte und so. Tja, von der Freiburger Kripo. Da kenne ich ein paar Beamte. Toll, aus deiner ruhmreichen Vergangenheit bei Gericht. Genau. Und ich habe geglaubt, Billroth interessiert sich für mich. Naja, sah ja tatsächlich auch so aus. Hatte er, als er verhaftet wurde, noch immer den Pass von Klaus dabei? Tja, vielleicht ist er einfach zu dumm für krumme Sachen. Er hatte ihn brav in der Jackentasche stecken. Damit war er geliefert. Man sollte eben nie belastendes Material mit sich selbst herumschleppen. Schade um einen so netten Kerl. Nur weil er einmal reich sein wollte. Ja, ist ja auch ein ganz verlockender Gedanke. Hat August mich am Telefon mit verstellter Stimme bedroht? Das muss ja wohl so sein. Ja, dann ist mir auch klar, warum der Telefonterror erst 14 Tage nach Richards Tod begonnen hat. Das klingt plausibel. Ja, und was ist mit diesem komischen Schneider, dem Tennispartner von Richard? Der mit dem Kalbscurry? Ja. Sollen wir diesen Schneider nicht bei Meinrad anzeigen? Ich habe gestern Abend mit Meinrad telefoniert, ihm gesagt, wir sind jetzt 14 Tage in Ferien. Ich hätte es nicht spaßig gefunden, wenn wir heute Morgen am Frankfurter Flughafen angehalten werden, weil wir als Zeugen oder so befragt werden müssen. Er sagte mir, dass er Schneider sofort zur Fahndung ausgeschrieben hat, nachdem er ebenfalls einen Blick ins Handelsregister geworfen hatte. Gut, dann beginnen hier und jetzt unsere Ferien. Champagner! Oh Gott, der Andergast. Drüben. Was hast du denn, Ruth? Der Andergast von der Emo AG. Da drüben. Hey, darf ich nicht mit dir zusammensehen, sonst ahnt er die Zusammenhänge. Hier, nimm die Zeitung vors Gesicht. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Gestern Betriebsratssitzung und Information an die Presse, heute ab in die Ferien. Der Herr arbeitet wirklich sehr effektiv. Vielleicht fliegt er zu einer Besprechung. Kaum. Mit Bermudas und Polohemd? Da seht mal, er stellt sich in der Reihe für den Sicherheitscheck ein. Genau da, wo es nach... Ich guck mir das mal näher an, mich kennt er ja nicht. Noch nie habe ich dich so intensiv den Wirtschaftsteil lesen sehen. Und noch nie habe ich so viel Interessantes da gelesen. Sieh mal hier, unter dem Foto. Ist ja nicht zu glauben. Die Emo AG hat Konkurs angemeldet, wieso denn? Und kein Wort von den zurückgegebenen 17 Millionen. Andergast fliegt auf die Bahamas. Das ist eine Unverfrorenheit. Schneider, sein Geschäftsführer, ist zur Fahndung ausgeschrieben. In Wirklichkeit hat Andergast das Geld, beziehungsweise unseren Scheck. Und wir Idioten haben uns bemüht, es ihm richtig schön handlich zu machen. Dem werde ich die Ferien versalzen. Mit unserem Geld. Ich brauche ein Telefon. Sehr bequem, so ein Scheck. Muss man nur in der Brieftasche verstauen und die Firma wird geschlossen. 300 Arbeitskräfte verlieren ihren Arbeitsplatz. Das ist eine Schweinerei. Aus den Ferien wird dann wohl nichts mehr. So, meine Damen, nachdem Sie Ihre Aussagen gemacht haben, unterschreiben Sie das bitte hier, ja? Aber erst noch lesen, ja? Ach, da kommt ja schon der Kaffee. Schon ist gut. Wir sind in erster Linie für die Aufklärung von Wirtschaftsverbrechen zuständig. Erst in zweiter fürs Kaffeekochen. Sonst schmeckt man. Ich gebe Ihre Beschwerde an den Bundesgrenzschutz weiter. Wir genießen hier nur Gastrecht. Och, geht doch. Schmeckt wie von Marlene gekocht. Eine Bohne pro Liter. Aha. Sie dürfen uns ruhig ein wenig erzählen von dem großen Fisch, der Ihnen ins Netz gegangen ist. Tja, also Ihnen verdanke ich es doch, dass die Polizei immer drei Schritte hinter der aktuellen Entwicklung herhoppelt wie ein lahmer Hase. Bin doch das Gespött der ganzen Soko. Auf der Fahndungsliste steht ein Toter. Und der Andergast wäre ohne Ihre Mithilfe ungestört auf die Bahamas entschwunden. Ja, sicher nur eine Zwischenstation, um dort zur Bank zu gehen und sein Konto in Nassau zu leeren. Dann hätte er ungehindert weiterfliegen können in einen der Staaten, die nicht ausliefern. Wieso ein Toter? Welcher Tote? Als der Anruf Ihrer juristisch bewanderten Freundin kam, löste ich eine Haussuchung bei Andergast aus. Direkt nachdem ich hier den Grenzschutz unterrichtet hatte, Herrn Andergasts Handgepäck genauer zu untersuchen. Und? Hat es sich gelohnt? Nur, man fand über 1 Million US-Dollar. Außerdem einen Bankscheck von einer Schweizer Bank auf knapp 17 Millionen ausgestellt. Knapp? Wieso knapp 17 also Millionen? Also steckt Herr Andergast hinter all den Betrügereien? Ja, und nicht nur das. Also, in seinem Haus fanden wir zunächst nichts, aber zu seinem Grundstück gehört ein Bootshaus. Und darunter fanden die Kollegen in eine Persenning verpackt eine Leiche. Oh Gott. Wer hat sich da ermorden lassen? Nur der Geschäftsführer der EMU AG, Herr Dr. Schneider. Nicht mehr ganz taufrisch. Wie alt? Ich meine, wie lange ist Herr Schneider schon tot? Seit mehr als 2 Wochen. Ja, aber wer hat mich dann am Telefon bedroht? Ich dachte, es sei August gewesen. Nein, nicht der knuddelige Billroth. Es war Andergast. Stimmt. Der hat einen leicht hessischen Tonfall. Ja, aber wofür war Schneider zuständig im ungesetzlichen Spiel mit der Emo Trading? Er war immerhin ein Mitgesellschafter. Herr Andergast wird heute noch ein paar Mal befragt werden. Zunächst war er sehr verblüfft und wollte wissen, wie man auf ihn käme. Och, der Unschuldsengel. Und als dann die Nachricht vom Fund des toten Herrn Schneider unter dem Bootshaus durchgegeben wurde, war es um seine Selbstsicherheit geschehen. Und damit wurde er gesprächiger. Und was sprach er? Na, Schneider wollte nicht mehr mitmachen, als er sah, dass alles auffliegen würde. Auffliegen? Also waren Sie doch ganz nahe dran an der Lösung. Der Betrug ist aufgeflogen, als die EMU AG erfahren hatte, dass Subventionsgelder veruntreut waren. Wer es war, wer sich dahinter verbarg, das aufzudecken, war ja nur eine Frage der Zeit. Und Schneider? In letzter Konsequenz wollte er nicht ins Ausland fliehen. Also hat Andergast ihn... erschlagen. Oh Gott. Tja, meine Damen, Sie haben viel Zeit hier bei uns verbracht. Allerdings. Dadurch haben Sie Ihr Flugzeug verpasst. Leider. Wir haben uns erlaubt, Ihren Flug umzubuchen. Hier sind die neuen Tickets in einer halben Stunde. Können Sie starten. Ach, Gott sei Dank. Super. Sie können keinen Kaffee kochen, aber Ihre Dienststelle kann Flüge organisieren und das zu Beginn der Sommerferien. Toll. Ja, und unser Gepäck? Ja, das ist planmäßig abgeflogen. Ja, dann nichts wie hinterher. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne in 14 Tagen zur Verfügung. Was ist denn jetzt schon wieder los, Ruth? Überlegt mal. Richard hat einen Herzinfarkt bekommen, als er merkte, dass die Sache auffliegt. August Billroth hat sein Leben als Rechtsanwalt ruiniert. Ja, als Liebhaber kommt er nicht mehr in Frage. Richards Tennispartner ist ermordet. Andergast verhaftet. Eine traurige Bilanz. Die Polizei sucht über 30 Millionen, von denen jetzt gerade mal um die 20 aufgetaucht sind. Ich hätte mit dem flotten Andergast was Besseres anfangen können. Stattdessen verbringt er seine letzten Tage im Knast. Wir haben 14 Tage lang gerackert. Beziehungsweise nächtelang, also wenn ich da an Marlenes Arbeit in der Kanzlei denke. Und ich werde mich an den griechischen Männern schadlos halten. Oh, die armen Kerle. Wir sollten eine Warnung vor Ruth rausgeben, wenn wir in Kreta gelandet sind. Es war nicht alles umsonst. Ich habe da ein paar Ideen, über die ich in Ruhe in den Ferien nachdenken werde. Zum Beispiel, ich könnte längere Artikel zu der Frage der Arbeitsplatzvernichtung im Allgemeinen und bei der EMU AG im Besonderen schreiben. Gute Idee. Eingearbeitet bin ich ja. Es gibt ja auch noch ein paar Kollegen, die mit einem kleinen Rest von sozialer Verantwortung gesegnet sind. Die könnte ich mal anrufen. Bisschen Unruhe im Blätterwald, vielleicht lässt sich da was bewirken. Das willst du versuchen? Super. Tja, nur für uns ist außer Arbeit, Angst und Schrecken nichts herausgesprungen. Vielleicht doch. Wie meinst du das? Ich habe hier noch 3 Schecks in der Tasche. Jeder Scheck lautet über 50.000 Schweizer Franken. Bitte? Die wollte ich euch erst auf Kreta geben. Ruth, ich glaube, jetzt spinnst du. Was hast du gemacht? Jetzt verstehe ich, warum der Andergast nur knapp 17 Millionen Schweizer Franken bei sich hatte. Du hast was beiseite geschafft. Ja, ich habe eine Prämie für Wiederbeschaffung für uns abgerechnet. Die Schecks sind nicht auf eine Zürcher Bank ausgestellt. Ich habe sie schon hier in Frankfurt eingetauscht. Sie lauten auf eine deutsche Bank. 150.000 Franken? Oh, das ist weniger als 1% des Betrages, den wir zurückgegeben haben. Also ich finde, das können wir doch annehmen. Gut, du bist ja doch noch lernfähig. Ein toter Hahn wird selten fett. Von Jutta Motz. Teil 2. Es sprachen Ruth Susanne Uhlen, Almut Nina Hoger, Marlene Angelika Bartsch sowie Siegfried Kernen, Jörg Löw, Charles Wirz und Elisabeth Volkmann. Technische Realisation Ilse Siewecke und Werner Jäger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.